Am 23. November zur C105/2016 ratifizierte das Präsidium der obersten Priesterversammlung der TVRK das Abkommen über das Recht der Behinderten. Die TVRK unterschrieb am 3. Juli 2013 das Abkommen über das Recht der Behinderten und nahm 3 Jahre lang in der Eigenschaft als Beobachter an den Tätigkeiten für das Abkommen aktiv teil. Die Regierung der TVRK wird auf der Basis dieses Abkommens für das Recht und die Bekömmlichkeit der Behinderten besser sorgen und die internationale Zusammenarbeit noch verstärken.